Deutschlandfunk. Das Feature. Da muss ich überhaupt noch mal in Schwung kommen hier. Beide Borde voraus und los. Steuerbord nicht so tief eintauchen, bitte. Der Schlag ist gut, schön langsam vorrollen, rechtzeitig aufdrehen. Und sofort Wasser fassen. Rudern zwei ein Boot. Der eine kundig der Sterne, der andere kundig der Stürme. Wird der eine führen durch die Sterne, wird der andere führen durch die Stürme. Und am Ende, ganz am Ende, wird das Meer in der Erinnerung blau sein. Rainer Kunze. Was sagt der Wetterbericht für heute? Ich verstehe hier nicht. Ja, das ist das Problem beim Rudern. Der Steuermann sitzt hinter einem und versteht einen nicht. Da muss man brüllen. Der Plan ist, wir rudern auf der Elbe. Dort, wo sie am schönsten ist. In Sachsen. Halten ab und zu an und fragen die Einheimischen, nein, nicht danach, warum die Sachsen angeblich ein bisschen verrufen sind. In der Art werden die Leute hier gerne gefragt. Und dann schreibt die Presse, sie seien ewig schlecht gelaunt. Kein Wunder. Wir wollen wissen, was für sie ein gutes Leben ist. Und testen bei der Gelegenheit die Tauglichkeit unserer Idee vom guten Leben. Zu zweit in einem Boot. Die Schlagfrau stammt von hier. Der Steuermann kommt aus dem Ruhrpott. Was sagt der Wetterbericht für heute? Der Wetterbericht sagt, dass sie auf jeden Fall bis 12.01 Uhr Sonnenschein haben, dann wird es bewölkter und im Laufe des Tages droht Starkregen, Haar und Hagel. Es ist also eine Unwetterwarnung ausgesprochen worden. Was machen wir dann? Ja, ich hoffe, dass wir bis dahin in Pirna sind. Vom guten Leben. Eine sächsische Rudererfahrung. Ein Feature von Ulrike Bajor. Wir sind niemals mittags in Pirna. Ja, deshalb müssen wir auch schon ein bisschen Strecke machen. Ich muss mein Stemmbrett noch mal festdrehen. Moment. Ruderst du mal weiter? Kilometer Stein 6. Es ist Sonntagvormittag und wir sind quasi alleine auf der Elbe. Unser erster Tag im Boot. Von der tschechischen Grenze, Deutsch Kilometer 0, bis Pirna, Kilometer 34,4. Wie gefällt dir denn die Landschaft, die Ulrike? Willst du mich zum Schwärmen animieren? Du hast ja vorhin schon gesagt, das sei Eine der attraktivsten deutschen Landschaften. Genau, das ist die sächsische Schweiz. Das empfindest du auch so oder ist es? Ja, das empfinde ich so. Menschen unterwegs, eins. Das gute Leben ist, zu Hause sein. Also ich habe mein Glück in Australien versucht, wollte auswandern. Ein sportlicher Enddreißiger in einem Gasthaus und der Mitarbeiter eines Kanuverleihs in Königstein. Ich habe da ein schönes Fleckel Land hier. Was will ich mehr? Ich muss nicht irgendwo groß hinfahren. Ich hatte schon sämtliche Ziele abgehakt. Prüfungen, Führerscheine, die erste Liebe. Und dann gab es nur noch dieses relativ große Zeitfenster mit relativ wenig Veränderung. Und das erschreckte mich. Entspannung mache ich dann immer, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin. Dann gehe ich früh und abends meine Runden und da kann man abschalten. Seine Päckchen trägt man immer mit sich. Deswegen bin ich wieder zurück. Ich habe selbst hier noch nicht alles erforscht. Für mich persönlich ist Dresden aufgrund der Geschichte, der Umgebung, die sächsische Schweiz, wirklich ein sehr, sehr guter Ort zum Leben. Wenn ich mal frei habe, mache ich los früh, habe ich meinen Rucksack auf dem Rücken, das Würstel für den Hund in der Tasche und dann geht es los. Dresden ist so viel mehr als Pegida. Fritz, was ist das Schöne am Rudern? die gleichmäßige, meditative, ästhetische Bewegung. Ästhetisch vor allem. Das Draußensein, das Dahinfließen, die Harmonie im Boot, wenn sie da ist. Sie sprechen hier vom Wanderrudern. Natürlich. Wir sprechen nicht vom Rennrudern. An dieser Stelle muss gesagt werden, dass unser Boot dem Bonner Ruderverein von 1882 gehört. Und wir gehören auch diesem Verein an. Unser Boot ist ein Zweier. Im Allgemeinen, in unserem Fall, muss der Steuermann steuern und rudern. Deswegen. Pirna, Tagesziel erreicht, dem Unwetter entkommen. Besuch bei Sportfreunden. PRV, Pirna Ruderverein. Ruder halt. Euer Ruderverein ist älter, viel älter als unserer, von 1872. Richtig. Wie viele Jahre davon haben Sie denn miterlebt? Seit 1965. Johannes Zeibig, Vorsitzender des PRV, und Olaf Martin, im Vorstand zuständig für die Gebäude. Wie lange sind Sie schon Mitglied des Vereins? Seit 76. Wenn man Sie hier so stehen sieht, denkt man, dass Sie wahrscheinlich schon irgendwelche Olympia- oder Weltmeister-Ehren... In dieser Liga habe ich nicht gerudert, aber in der zweiten Ebene sind wir immer noch aktiv. Wir sind Wettkampfruderer. Wir sind ungefähr 300 Mitglieder. Ja. Und das Besondere daran, und das werden Sie vielleicht erleben, Sie es noch heute, die Kinder kommen von der Regatta wieder, wir haben fast 100 Kinder, die bei uns trainieren. Das Haus gehört dem Pirna Ruderverein. Das haben wir praktisch 1990 wiederbekommen und haben das dann dementsprechend immer wieder aufgebaut. Ich meine, das ist ein Millionenobjekt. Das habt ihr einfach so wiederbekommen? Ja, das gab es schon dementsprechend. Das Glück war, dass wir noch lebendige Mitglieder hatten aus der alten Zeit. Also die noch in 20er Jahren Mitglied waren in dem Verein, als es den noch gab. Und die haben die Rückgabeansprüche geltend machen können. Ja, und dadurch haben wir es auch zurückbekommen. Man wurde es in der NS-Zeit, ne, ist es weggegangen oder sowas, ja, dann danach ist es verstaatlicht worden. Ja. Ja. Mal reingucken. Ja, wir zeigen euch unsere heiligen Hallen. Ja. Wir haben zweimal, also 2002 zum Hochwasser, sehr viel eingebüßt. Da haben wir dadurch natürlich eine ganze Menge, ich sag mal, aus Spenden heraus neues Bootsmaterial bekommen. Und 2013 darf man auch nicht vergessen, da stand, wo stand das Wasser? Und das ist natürlich im Winter immer genutzt, da machen wir das sogenannte Team-Rowing. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ja, also wir auch nach Musik. Ist ganz schön, weil alle Generationen zusammenfahren können. Es kann sich jeder einstellen, wie er es möchte. Das sind sogenannte Ergometer, Ruderergometer. Und dann fließt die Elbe vor dem Scheiben vorbei. Schön, aber ihr habt auch viele. Aber sagt mal, was ist denn das Schöne am Rudern? Das Schöne am Rudern? Für mich ist, dass man in der Natur ist, dass man an der Luft ist. Und man kann es sehr lange machen. Und es ist jedes Mal, obwohl wir immer denselben Strom auf- und abfahren, jedes Mal anders. Auch ein bisschen das Weltvergessene. Der Flow, der beim Rudern eintreten kann. Die Endorphine. Würden Sie sich ein Leben ohne Rudern vorstellen? Wird sicherlich auch gehen. Da suche ich mir etwas anderes zum Ausgleich. Ja. Was gehört für Sie zum schönen Leben? Die Familie, das Berufsleben als solches. Und man muss schon sagen, im gewissen Sinne, es macht Spaß in Pirna praktisch, ja, das zu erleben, wie das jetzt wieder wächst, wie das wieder was wird. Pirna ist der Einstieg in die Sächsische Schweiz. Wir haben eine schöne Altstadt mit allem drum und dran. Macht Spaß in Pirna zu leben. Warum gibt es da so viel NPD im Stadtrat? Wie kommt das? Kam ja kaum Einfluss drauf. Aber das sind die Medien. Ich schlage dann immer wieder die Medien, wenn ich die Zeitung aufschlage. Da sind Sachen, die drin stehen. Ja gut, das habe ich nicht gewusst. Das heißt, wenn die Medien auf irgendwelche Missstände hinweisen, das macht die Leute unzufrieden? Es wird immer sehr kritisch alles betrachtet, aber man soll doch eigentlich auch mal perspektivisch betrachten. Es wird was getan. Steuerbord voraus. Beide Worte voraus. Los. Ahoi. Ja, der Ruderer kann nicht winken, weil er braucht ja beide Hände. Wir wollten unseren Gastgebern zuwinken. Heute haben wir Rückenwind, was beim Rudern schlecht ist. Gegenwind haben wir heute. Genau. Rückenwind ist missverständlich. Rückenwind ist Gegenwind. Genau, wollte ich gerade sagen. Tag 2. Wo die Müglitz in die Elbe mündet, liegt Heidenau. Das ist aber noch nicht die Müglitz-Mündung, ne? Nee. Heidenau? Falschverräterin! Ja, da war etwas. Du blöde Schlappe! Zeig dein hässliches Gesicht! Ist das von der Backbord oder von der Steuerbord heute? Backbord. Die Müglitz. An der Müglitz empfängt uns eine Frau in weißer Hose, mit Steinen in der Hand. Halbedelsteine. Silvia Röder, Amtsleiterin für Schule und Familie in Heidenau. Die Müglitz kommt ja aus dem Osterzgebirge und in der Müglitz befinden sich Halbedelsteine, Amethyste und Achate. Und man erkennt die nicht sofort. Man erkennt nicht sofort ihre Schönheit. Und erst beim Aufschneiden der Steine sieht man dann, was da drin ist. Genauso wie für unsere Stadt. Die sieht ja auf den ersten Blick, hieß es immer, Heidenau ist heidegrau. Und wenn man aber mal drin wohnt und sich genauer mit Heidenau beschäftigt, ist es ein kleiner Schatz. Was ist der Schatz in Heidenau? Der Schatz in Heidenau ist unsere Familienfreundlichkeit. Man hat als Familie, wenn man hierher zieht, alles ganz nah. Also man hat Einkaufszentren nah, Jugendhäuser nah, Kinderspielplätze, Kindereinrichtungen, Schulen. Wissen Sie, ich habe damals angefangen, 1997 habe ich dieses Amt übernommen. Dann bin ich in die Schulen gegangen und alles war top saniert und die Menschen haben das nicht gesehen. Die haben nicht gesehen, was da schon für Millionen Gelder reingesteckt wurden. Dann habe ich mich mit meinem Bürgermeister, der Herr Obitz, zusammengesetzt und dann haben wir ihn gefragt, wie kann man das schaffen, dass die Menschen das auch wertschätzen. Ne? Also haben wir uns beworben als familienfreundliche Gemeinde, das war 2004 dann, und haben diesen Wettbewerb auch gewonnen in Sachsen und haben dann aber gesagt, jetzt haben wir einmal diesen Wettbewerb gewonnen, jetzt wollen wir nie da Schluss machen, sondern wollen weiterhin familienfreundliche Projekte ins Leben rufen. Ich denke, die Menschen können immer ihren Fokus auf das Negative legen, was noch nicht getan ist. Oder man konzentriert sich auf das, was getan ist und macht was Schönes daraus. Aber so in so einer Gemeinde ist das sicherlich nicht so einfach. Also hat Heidenau, ich meine, ich habe mir gestern Abend noch mal dieses Video angeguckt. Von unser Song, unseren Heidenau-Song? Nein, leider nicht den Heidenau-Song, sondern diese Geschichte mit Merkel vor dem Baumarkt. Da. Ja. Wie kommt man denn da wieder raus als Stadt? Mhm. Aus dieser, wenn man da drin steckt, in so einem Ruf. Das ist eine Sequenz, ja, die innerhalb von wenigen Stunden sich abgespielt hat. Aber was wir machen, ist seit Jahren Familienfreundlichkeit leben. Wenn man richtig viel vorgearbeitet hat, dann kann man das auch nicht mit einer Sache kaputt machen. Ja. Ne? Wenn man googelt, findet man das, aber man findet auch den Heidenau-Song. Der Song ist wirklich schön und zeigt eben auch ein Bild von Heidenau. Und so ist es wie im richtigen Leben. Es gibt Tiefen, es gibt Höhen. Diese Aktion vom Baumarkt war ein Tiefschlag. Aber man darf sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern muss weiter leben, die positiven Dinge ausleben. Und dann erreicht man auch die Menschen. Aber das, was da so drunter steckt, das kann man doch eigentlich nur überdecken. Nee. Nein? Nee, man muss darüber reden. Also davon sind wir weit entfernt, die Dinge nur wegzudrücken. Mhm. Natürlich gibt es Diskussionen zu den Asylbewerbern. Und die gibt es in ganz Deutschland, die gibt es nicht nur in Heidenau. Heidenau war nur da, wo es sich richtig gezeigt hat. Ne? Das Thema ist da. Und da denke ich aber, müssen die verantwortlichen Politiker sehr weise überlegen, wie man mit dem Thema umgeht. Mhm. Ne? Unser Bürgermeister hat dafür geworben, kleine Kinder und Frauen, die hier mit dem Bus angekommen sind, sind auch tatsächlich angekommen, nicht nur Männer, dann einfach nie mit Steinen zu bewerfen, sondern eine Kultur erstmal des Willkommens. Ne? Und dann muss ohnehin die Bundesrepublik, wir können das in Heidenau nicht ändern, es muss zentral entschieden werden, wie man mit dem Thema umgeht. Ne? Sie haben Kinder? Drei Kinder. Welche Perspektiven haben denn junge Leute in Heidenau? Da gibt es jedes Jahr so eine Bildungsmesse, wo alle Firmen sich präsentieren. Wir haben ja hier nicht nur die Papierfabrik und die Malzfabrik, wir haben auch die Netz- und Seilwerke, wir haben ein Schiffsbauunternehmen, wir haben unterschiedlichste Unternehmen. Da gibt es natürlich eine ganze Menge von Ausbildungsstellen. Wir selber als Stadt brauchen immer Erzieher. Wir haben im Bauhof regelmäßig eine Stelle für den Tiefbau. Und so findet jeder seinen Weg. Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in Heidenau? Also wir haben mehr Arbeitslose als zum Beispiel in Dresden und in Pirna, so wie ich weiß. Aber wir haben so viel Zuzugstrend aus Dresden, dass wir es kaum schaffen, immer genügend Kitaplätze zur Verfügung zu stellen. Also sie entwickeln sich zu einer Speckgürtelgemeinde für Dresden. Richtig, richtig, genau. Die Elbe hat so einen, wie soll ich mal sagen, auch hier die Landschaft, ist was sehr Menschliches. Es ist so überschaubar, nicht zu groß, nicht zu klein. Das ist ja, das ist eine schöne Landschaft. Der Sachse würde sagen, gemütlich. Hm? Gemütlich würde der Sachse gemütlich vielleicht sagen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist. Menschengerecht. Aha. Herrlich. Die Elbe. Der Uferweg, die Böschung und die Steine. An schwarzer Mauer schwarze Industrie entleert sich schweigend in das schwarze Wasser. Doch mitziehen Wiesen und der Berghang, einst Geleit und Halt, vor Schönheit fast verzitternd, rollt noch sein Grün über die roten Dächer. Vorbei an einer Villa, weit geöffnet die Fenster, da Musik herüberweht und fernher, wo gebaut wird, pinke Panke, als gelte es den Fluss zu dirigieren, dass er an seinen Rändern heller strudelnd über glitschige Steine aufwärts fließt und sich am Grund die Fladen leise regen. Und rascher in der Mitte, nur hinunter, lautloses Kettenknirschen, Rohrgejohl. Thomas Rosenlöcher, 1990. Was habe ich nur? Es geht doch alles. Selbst noch der tote Fluss fließt fort. Schön, da hast du da auch so eine Hoffnung drin. Komischerweise doch. Diese herrliche Landschaft ist gleichzeitig umgeben von Zerstörung. Das ist eigentlich mir immer so gegangen hier. Ich wäre immer so als Idylliker bezeichnet und so, naja, eben so Kleindichter und so. Aber ich habe ihm das Idyll auch erlebt und auch zu beschreiben versucht, als etwas, was man festhalten muss, aus Trotz, weil es ja immer im Angriff, immer im Untergang ist, immer in Frage gestellt ist bis heute. 1990, haben Sie damals geglaubt, dass man eines Tages in der Elbe wird wieder baden können? Nee. Ich habe das auch mal geschrieben, wenn die mal wieder so ist wie als Kind, wo ich dann drin gebadet habe, dann hat sich für mich die Vereinigung gelohnt. Habe ich kühn gesagt. Und eigentlich ist das wahr. Mit dem Dichter Thomas Rosenlöcher an der Fähre von Klein-Tschachwitz, dem südlichen Zipfel von Dresden. Gegenüber Schloss Pillnitz. Ja, Sie haben ja das schöne Gedicht geschrieben, 83 ist das, glaube ich, erschienen. Verlängerung. Ich sitze in meinem Garten in Klein-Tschachwitz, so geht's los. Also das ist die Sehnsucht in die große, weite Welt. Ja, also deswegen ist auch wichtig, ich liege im Garten bei Klein-Tschachwitz, weil er im Liegen seine Beine wachsen lässt. Also er spürt, wie seine Beine einfach wachsen. Genau. Und das war so eine Art Uridee von mir, die Sehnsucht fortzuwollen und vielleicht doch bleiben zu können. Denn am Ende liegt er ja immer noch da, wenn seine Beine schon am Brandenburger Tor sind. Inzwischen sind Sie ja in der Welt herumgekommen. Haben Sie irgendwo das gute Leben gefunden? Das gute Leben. Es gibt schon Dinge, die man als gutes Leben bezeichnen könnte. Das ist eben gerade nicht dieses gute Leben, wo man auf dem Balkon sitzt und das Leben jetzt genießen wir es mal und so. Und das gehört dazu. Und das ist auch eine Fähigkeit, das noch zu können. Faul sein ist eine große Gabe. Aber so kommt das gute Leben nicht. Es kommt nur durch Wachheit, indem man muss jeden Tag was im Kopf passieren oder in anderer Weise in einem passieren, mit einem. Dann hat man ein gutes Leben, wenn das immer noch kommt. Ja. Also dieses Bewusstsein, dass man den Augenblick genießen kann, dass man jetzt etwas Gutes erlebt und es genießen sollte, es verarbeiten sollte, darüber nachdenken sollte, das ist das gute Leben. Ach, auf dem Weg, ja. Es ist so herrlich. Ich bin frei. Heute Abend trinken wir einen leckeren Weißwein von dir. Das ist sogar existenziell, dass man den Augenblick plötzlich spürt und so. Das ist sozusagen ein Moment, aus dem Grund schreibe ich auch Gedichte. Um vielleicht so einen Moment zu packen. Das Glück. Das in der Intensität eher. Intensität ist etwas anderes, was ich aufheben kann, was ich mitnehmen kann. Wenn es mir gelingt, im Wort zu beschreiben, aber auch wenn ich es erlebe, ist es ein tieferes Atmen. Das ist das Wichtige. Und das ist nicht das gute Leben, das ist nicht das Glück, aber es hat damit zu tun. Ich liege in meinem Garten in Kleinschachwitz. Wo ist der Garten? Ist der noch da? Ja, es war ein kommunaler Garten. Die Kinder scherten sich nicht um Zäune, die kamen aus allen Nachbargegenden und das war eine Riesenfläche eigentlich. Ich wusste immer, wir wohnen in einem Millionärsgrundstück, das war uns klar, wenn der Westen mal kommt. Jetzt komme ich lieber hierher zu Besuch und dann ist es immer noch ein glücklicher Moment. Ich bin ja hier geboren und die Geräusche der Elbe, die anlegende Fähre, die habe ich im Schlaf gehört. Und hier sind Sie geboren, hier? Ja, und das ist ja alles nicht weit. Das Haus meines Vaters war auch hier ziemlich am Ufer. Es ist eine so bukolische Landschaft, dass man denkt, hier müssen doch nur glückliche Leute leben. Es ist bloß in letzter Zeit wie im Bruch drin. Die Stadt ist richtig geteilt. Es ging schon damals los, als es hier um die Brücke ging. Ich war natürlich ein Brückengegner, weil ich der Meinung war, Dresden, wenn man da baut, muss es was richtig Schönes sein. Und das haben die meisten schon nicht verstanden. Eine Brücke müssen wir unbedingt haben. Was will denn der? Ne? Und so. Eine recht unspektakuläre Angelegenheit, die Waldschlösschenbrücke, architektonisch. Ja, aber sie finde ich ganz gelungen hier. So sehr flach gebaut, sehr zurückhaltend. Nur sagen alle, so schlimm ist es gar nicht. Und das ist auch wahr. So schlimm ist es nie. Aber ich hatte gedacht, Dresden ist eine Stadt, da muss man immer was richtig Gutes machen. Ich war so ein Patriot, ne? Deswegen habe ich mich damals gewehrt und heute weiß ich, aber es ging natürlich viel mehr auch darum, inwieweit die Leute hier auch das Mitreden haben und Bürgerlichkeit auch, wenn Projekte anliegen. Und jetzt haben wir verloren. Und das merkt man jetzt ganz deutlich. Jetzt gibt es keinen Protest mehr, aber eben anderen Protest. Und zwar bösen Protest, der ganz Deutschland manchmal entsetzt. Und das ist nicht mein Protest. Und umso entsetzter, ich bin vielleicht der Entsetzteste, dass es das hier gibt. Und kann es letzten Endes auch nicht erklären. Man kann in einer schönen Gegend auch dünkelhaft werden. Also zum Beispiel, als uns damals das Welterbe aberkannt worden wegen der Brücke, ich komme noch mal ganz kurz darauf zurück, dann sagte die Bürgermeisterin, wir sind immer Welterbe. Und damit hatte sie einen Nerv getroffen. Ja, wir sind immer Welterbe. Und das nenne ich den Dresden-Dünkel. Was aber jetzt neuerdings auftritt, sind eben so Ängste, die ich manchmal auch verstehe. Zum Beispiel, dass wir eigentlich an dieser Geschichte nicht sehr aktiv beteiligt waren. Der Westen hat es gemacht, in vieler Hinsicht. So. Das hat man wieder erlitten, man ist also passiv geblieben. Nur hat man aber doch einiges. Man siehe da, das ist ja eigentlich doch toll, was wir jetzt alle haben. Wir sind ja in Europa ja doch wer, ne? Hier auch in Dresden und so. Ist ja eigentlich toll. Und jetzt kommt die Angst dazu, auch das könnte wieder weggehen. Sie nehmen mir alle Hoffnung. Auf die Gefahr hin, für hysterisch gehalten zu werden, ich bin schon alarmiert. Und ja, ich hatte jetzt in der Akademie hier Gespräche und merkte, wie allein ich war plötzlich. Und wie abgeduckt wurde, auch im Publikum. Und wie viele Pegida-Klatscher schon da saßen. Ist einer meiner schlimmsten Gänge in letzter Zeit gewesen. Und ich möchte das nicht jeden Tag haben. Das strengt sehr an. Wir sind ja alle so ein bisschen, haben das ja gelernt, wenn mal sowas nur in Andeutung wiederkommt, musst du da sein, Junge. Und das habe ich auch gedacht. Jetzt bewegen wir uns direkt an der Brötchenterrasse entlang. Vor uns unmittelbar die Carola-Brücke. Jetzt passieren wir den Sächsischen Landtag mit der Freitreppe davor. Ist das hier, wo immer Kino ist im Sommer? Aha. Und wenn man da sitzt und Kino schaut, hat man hinter der Kinoleinwand, über der Kinoleinwand gewissermaßen die Brötchenterrasse. Dem Kunstmuseum, der Kunstakademie. Dahinter die Frauenkirchenkuppe. Menschen unterwegs 2. Das gute Leben an magischen Orten. Mach doch mal ein Foto. Bei der Semperoper, das ist die Augustusbrücke, oder? Genau, wenn man da langläuft, gibt es eine ganz bestimmte Aura. Ein junger Geschäftsmann mit Hund, die historische Kulisse von Dresden im Blick. Wenn man sich da ganz bewusst mal hinstellt und mal so die Umgebung wahrnimmt, merkt man, da ist eine ganz besondere Aura, weil dort nur glückliche, urlaubende, verliebte, spazierende Menschen laufen. Eine Top-Stelle, um das aufzunehmen, was eigentlich Glück heißt, ohne irgendwas in dem Moment zu machen. Einfach nur da sein und den Moment genießen. Wenn man nicht gerade montagsabends vor der Semperoper steht. Ja, die Meinungsfreiheit sollte schon gegeben sein. Und solche Leute wie Pegida sind eine Minderheit. Dann sollen die auch gehört werden. Und man soll das Ganze nicht so verteufeln. Rudern ist eine schöne Sportart. Gut für den ganzen Körper. Aber diese verdammt harten Rollsitze. Der zweite Tag endet in Radebeul, Karl-May-Stadt, Stadt der Villen am Elbhang, der jungen Familien und der erhaltet unsere Streuobstwiesenschilder. Im historischen Kern des Ortsteils Altkötschenbroda, Café an Markensecondhand, an Weinausschank, an Kastaniengarten, bewacht von der Friedenskirche. Wir singen aber mal. Wir sind zum Abendessen eingeladen. Zum Abendmahl. Der Hut ist für dich. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm Dank, drum dankt ihm Dank und hofft auf ihn. Amen. Guten Appetit. Guten Appetit, guten Appetit. Und herzlich willkommen. Danke. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Manchmal ist es doch schön, wenn Vorurteile bestätigt. Wir erfüllen alle Klischees. So. Annegret und Björn Fischer, Pfarrerin und Pfarrer. Sie stammt aus der Gegend, er aus Frankfurt am Main. Drei Kinder, Freunde, Gäste an einem langen Tisch. Das ist doch das gute Leben eigentlich, das wir suchen. Ist das das gute Leben? Ja, wissen, wo man zu Hause ist. Ja, und auch so es für jemanden anderen schön machen können. Sie jemanden haben, für den man es schön macht. Ja. Wir in Radebeul sind ja innerhalb von Sachsen in einer besonderen Situation. Es gibt ja ganz viele Gemeinden. Und zwar nicht nur Kirchgemeinden, sondern auch Städte und Dörfer, Orte, die ausbluten. Mhm. Ne? Wo die Geschäfte leer stehen, wo die Schulen geschlossen werden, wo die Gemeindeverwaltung auch nicht mehr am Ort ist. Der Bürgermeister ist weit weg und der Apotheker ist weit weg und der Lehrer. Und am Schluss ist auch noch der Pfarrer weit weg. Das ist hier ja nicht. Sondern hier erleben wir einerseits dieses wunderschöne, blühende Leben zwischen den Weinbergen und der Elbe. Und diese florierende Gemeinde mit ihren hunderten engagierten Ehrenamtlichen und ihren jungen Familien, die in den Familiengottesdienst strömen, regelmäßig und noch Freunde mitbringen. Und andererseits nehmen wir zur Kenntnis, dass auch hier die Gemeinde schrumpft. Also jetzt reden die ganzen 80er-Jahrgänge aus gerade. Warum? Naja, Lohnzettel auf dem Tisch. Also ist meine Vermutung, ja. Also wir kennen einige, die so über Jahre so beobachtend am Rande stehen und sagen, naja, brauche ich es nie. Naja, brauche ich es nie. Ach, wozu? Wozu braucht man's? Die Antwort findet jeder für sich. Ja? Also, und für mich ist es auch eine Erfahrung, die ich überall auf der Welt gemacht habe. In den USA, in Israel, überall, wo ich studiert habe, auch für längere Zeit, hatte ich einfach einen Ort, wo ich einfach dazugehört habe, weil ich eine Schwester im Glauben bin. Unkompliziert, selbstverständlich, ich gehöre dazu. Also das ist eine tolle Erfahrung. Also dieser Zusatz war jetzt schon wichtig, weil ich eine Schwester im Glauben bin. Ja. Denn einfach nur zu irgendetwas gehören zu wollen, das dürfte Ihnen ja nicht reichen. Ja, richtig, genau. Und dann ist mir in letzter Zeit immer wichtiger geworden, hier ist ja dieses Thema mit dem Kommunismus, also der ist hier immer latent vorhanden und dass der Glaube so Opium fürs Volk, also ne, der verdreht dem Volk den Kopf. Oder das brauchen die Leute, um ihre Angst zu bewältigen. Und ich finde jetzt immer wichtiger zu sagen, also Kirche ist nicht dass wir den Konfirmanden oder irgendjemand anderen unseren Glauben einreden, sondern jeder macht seine eigene Gotteserfahrung. Und das ist die Grundlage unseres Zusammenseins. Wir sind quasi Teil eines Stroms von Gotteserfahrung. Aber es ist schon wahr, dass man es auch braucht, um seine Ängste im Zaume zu halten. Wir glauben an den Gott, der uns befreit. Also ich habe jetzt zu Ostern eine junge Frau getauft, die unglaublich erfolgreich ist. Und sie erzählt mir in der Taufvorbereitung, wie sie von Ängsten geplagt ist. Und tatsächlich, die Gottesbegegnung ihr hilft, damit besser zurechtzukommen. Aber nicht, um die Ängste im Zaum zu halten, sondern es ist der Gott, der dich herausführt aus der Knechtschaft, aus dem Bedrücktwerden von Nöten, von Ansprüchen, ne? Ansprüchen, die dieses Leben und das alles im Griff haben müssen. Und ich muss das alles selber können und ich muss mich rechtfertigen vor allen Menschen. Ich muss es können, ich muss es im Griff haben. Und dieser Gott befreit dich daraus, nämlich dir zu sagen, ich liebe dich so, wie du bist. Ich nehme dich so an. Ich bin dir gnädig. Können Sie sich ein gutes Leben ohne Glauben vorstellen? Wenn ich jetzt sage nein, dann glauben die Hörer wahrscheinlich, dass ich damit meine, das soll sich niemand vorstellen können. Ich möchte meinen Glauben nicht hergeben um nichts in der Welt. Ich kann aber ja nur für mich sprechen. Kinder baden mit zwei großen Pferden in der Elbe. Dritter Tag, hinter Radebeul. Das Elbtal hat sich geweitet. Ich bin wieder bereit. Ja, sind wir wieder, oder? Ja. Bist du so weit? Ja. Hast du keine Lust mehr auf Kommandos? Aber ich habe ja Zeit. Menschen unterwegs, 3. Das gute Leben ist, eine Aufgabe zu haben. Weil mir das unheimlichen Spaß macht. Erstens mal immer unter Menschen zu sein, zu helfen, das ist sowieso wichtig. Frau W. verkauft in einem Weltladen. Ich arbeite auch noch bei der Tafel drüben, in der Kirche hier. Das Haus hier wird ja in 1724 300 Jahre alt. Janosch, Sachse aus Budapest, kämpft um das Barockschlösschen Übiggau. Und das ist unsere sächsische Erbe von Auguste Starke. Ich bin Rentner und irgendwas Vernünftiges sollte man ja tun. Das war ein Verwaltungsgebäude von Dampfkesselbau. Dampfkesselbau ist gestorben. Es ist ja nun nicht wahnsinnig teuer, es ist etwas teurer, weil es eben vernünftig bezahlt wird und es kann sich eigentlich jeder leisten, fast jeder. Haben wir unsere Verein gegründet und dann haben wir immer wieder versucht, was zu unternehmen und die Öffentlichkeit einzuschalten und wir haben ja auch Veranstaltungen organisiert und ich habe dann immer, wenn ich im Einlass gestanden bin, Reklame gemacht, ihr müsst uns helfen, was soll mit dem Schloss werden, das fällt hier ein, wir brauchen Leute, wer vielleicht am Hebel sitzt, wer was tun kann für uns, überall, erzählt das mal. Wenn jeder seine Kraft wirklich nutzt, das würde ganz anders aussehen. Ich trage schon die Sache ja an mein Herzen und die Schicksal vom Übiggau. Ja, ich will mal sehen, dass es hier was wird. Am linken Ufer taucht Meißen auf, die Albrechtsburg. Rechts Weinberge. Einer davon ist unser Ziel. Oder halt. Wir klettern aus dem Boot Hügel an, zum Weinbergshäuschen des Gutes Schloss Proschwitz. Hinter seinen Weißburgunderstöcken Dr. Georg Prinz zur Lippe. Neben ihm seine Frau, um ihn herum 2 Labradore. Vor ihm auf dem Tisch eine Flasche. Auf das gute Leben. Herzlich willkommen, ja. Das gute Leben. Genau. Sie sind ja eigentlich Franke, ne? Wenn ich bin das in recht Franken. Also familiär, sagen wir mal, wir leben hier als Familie in der 9. Generation in Sachsen, das ist schon eine Weile. Aber eben 45 war alles weg. Meine Eltern sind dann da irgendwie durch verschiedene Zuchthäuser mit meinen älteren Geschwistern in Richtung Westen transportiert worden und dann ausgewiesen worden. Und insoweit bin ich in Franken aufgewachsen. Habe dann letztendlich in München auch eigentlich eine lange Zeit gelebt, aber ich bin jetzt hier 27 Jahre. Sie haben sich das schwer erarbeitet hier, dieses Gut. Das ist sicherlich richtig, aber es war natürlich auch ganz am Anfang die Angst da von vielen Menschen, dass sie gesagt haben, oh je, der Prinz, der hat hier so viel besessen, der nimmt uns alles weg. Ja. Letztendlich haben wir ja nichts wiederbekommen. Das ist dann geregelt worden über den Einigungsvertrag. Jeder Millimeter Boden ist gekauft, jedes Gebäude ist gekauft. Es ist also nichts zurückgegeben worden. Und das macht natürlich die Sache auch für einen kleinen Unternehmer extrem schwierig. Warum haben Sie es denn dann gemacht? Ihr Vater hat es noch erlebt? Ja, also mein Vater war eben, wir waren hier eine, sage ich mal, wirklich starke Unternehmerfamilie in Sachsen. Wir haben nicht nur Land- und Forstwirtschaft gemacht, sondern auch industrielle Bereiche. Und mein Vater war jemand, der diese Region sehr liebte. Mein Vater hat 90 mich dann in sein Arbeitszimmer genommen und hat gesagt, Mensch, Horschi, ich fände es fantastisch, wenn du einfach mal so ein bisschen durch den Osten fährst, guckst dir das ganz genau an und überlegst, ob irgendetwas Sinn macht, dass wir es zurückkaufen und auf die Beine stellen. Und dann war ich hier oben auf diesem Weinberg, wo wir jetzt gerade sind. Und dann kam hier oben ein Trabi an. Aus dem Trabi stieg ein Riesentyp aus und stellte sich vor als stellvertretender Chef der LPG Wilhelm Pieck. Und mit diesem Mann habe ich sofort einen Draht gefunden. Und der sagte, pass auf, Landwirtschaft möchten wir dich bitten, dass du die Pfoten raushältst. Wir wissen, dass ihr hier viel gehabt habt, aber über den Weinbau speziell, da haben wir noch kein Nachfolgekonzept. Wenn du Lust hast, fang an. Wir finden einen Weg. Und dann habe ich letztendlich aus der LPG heraus eine komplette Weinbaubrigade übernommen. Und die LPG besaß keinen Grund und Boden, sondern die besaß nur die Reben. Wie viele Hektar haben Sie, wenn ich dazwischen frage? Wir haben im Augenblick im Ertrag ungefähr 83 Hektar. Der Betrieb ist ein bisschen größer, aber wir wollen versuchen, hier langfristige Umtriebe zu machen, damit wir einfach die Top-Qualität kriegen. Die Größe spielt eigentlich keine große Rolle. Es spielt einfach die Philosophie eine Rolle, ob der Winzer Respekt vor seinem Boden hat, ob er sein Terroir wirklich schätzt. Weil ansonsten kann man natürlich Mainstream-Weine machen, was wir nicht machen wollen. Im Grunde sind Sie in Ihrem Betrieb abhängig davon, dass die Deutschen das gute Leben entdecken, auch im Sinne von genießen, von essen und trinken. Ich bin nicht nur davon abhängig, dass Sie das tun, sondern ich bin davon abhängig, dass Sie auch ein bisschen stolz sind auf Ihre eigenen deutschen Produkte. Denn wir haben in den letzten Jahren einen extremen Lohnanstieg gehabt, auch in diesem Betrieb hier. Also in keiner Relation zu den Lebenshaltungskosten. Und wir konnten ihn nicht an den Kunden weitergeben. Das heißt, die Luft wird dünn im Weinbau in Deutschland und zwar überall. Kontinentales Klima hier kann auch bedeuten, große Winterfröste, minus 28 Grad und dann ernten sie im nächsten Jahr gar nichts. Um das wiederum banktechnisch abzusichern, brauchen sie eine Frostversicherung. Und diese Frostversicherung kostet für diesen Betrieb etwa 300.000 Euro im Jahr. Das ist eben eine Produktionskomponente, Kostenkomponente, die im Westen kein Weingut hat. Ja, kein einziges. Das interessiert ja aber den Weintrinker nicht. Den Weintrinker interessiert nur Superqualität. Und deswegen mussten sie sich in so einem Betrieb mit einer etwas eingeschränkten Möglichkeit, müssen sie unglaublich an der Qualität arbeiten, dass sie einfach die Menschen finden, die sagen, ja wow, den Wein finde ich super klasse und den möchte ich haben. Warum soll sich der Mindestlohnempfänger eine Flasche Schloss Proschwitz gelegentlich leisten? Jeder muss in sich persönlich hineinhorchen und sagen, was tut mir gut. Ja? Und dieses Genießen, das ist etwas, was man sich eigentlich erlauben muss und was gelernt werden muss. Ja? Weil ich glaube, auch durch das Genießen würden viele, viele Krankheiten auch verhindert, also zumindest im Bereich der psychischen Seite. Ja? Weil das Schlimme ist ja, wenn ich nicht genieße, bin ich mir selber nichts wert. Wir sollten noch mal hier einen kleinen Schluck nehmen. Wir sollten noch mal einen kleinen Schluck nehmen. Und Fritz, wie ist der? Der ist der Weinkenner unter uns und unter uns beiden. Auf einen Schlag liegt alles, was wir uns mühsam errudert haben, unter uns. Die Elbe, die Albrechtsburg, die Weinberge. Wackerchemie Nünchritz, Riesa. Henning Stein, Fluglehrer und Wassersportfreund, hat uns in je einen Ultraleichtflieger gesteckt. Wie kommt man denn auf die Idee, fliegen zu wollen? Ich meine, natürlich, jeder will vielleicht irgendwann im Leben mal fliegen, über den Wolken und so ist die Freiheit grenzenlos. Und gerade in der DDR, ich nehme an, Sie sind hier aufgewachsen, hat der Drang zum Fliegen vielleicht noch eine besondere Bedeutung gehabt. Ja. Aber wie sind Sie dazu gekommen? In der DDR durfte ich nicht fliegen. Ich bin Brillenträger und damit war ich für die militärische Flugkarriere ungeeignet. Nach der Wende haben wir dann natürlich erstmal unseren Lebensunterhalt verdienen müssen. Meine Frau und ich haben uns selbstständig gemacht. Wir haben also einen Schwertransportbegleitdienst gegründet, haben dann Schwertransporte begleitet, viele Jahre lang. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt möchten wir aufhören damit. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und dann bauen wir uns mal eben ein Flugzeug. So ist es. Genau so. Also ich ahne, dass Fliegen so etwas ist wie guten Wein trinken. Ja. Es kann sich jeder leisten, der Prioritäten setzt, ja, der sagt, ich verzichte auf vieles andere, ja, dafür gehe ich fliegen. Ja. Wir haben sehr viel gearbeitet früher und ganz enorm viel und andere sind in Urlaub gefahren und wir sind eben aufs Begleitfahrzeug gestiegen, sind gefahren und ich habe in der Werkstatt gestanden über mehrere Tage und wenig geschlafen und wir sind innovative, fleißige Menschen und dadurch, denken wir, kommt das zustande. Das macht Sie glücklich. Ja. Ja. Ich habe aber jetzt auch mehr an Ihre Kunden gedacht. Das sind ja keine Millionäre, die Nein. würden sich selber ein Flugzeug kaufen. Ja. Die müssen eben diese Prioritäten setzen. Ich mache das und dafür etwas anderes nicht. Diese Menschen, die zu uns kommen, die teilen diese Leidenschaft. Ist der Flugplatz ein Wirtschaftsfaktor für Riesa? Es könnte einer sein, wenn man sich mehr darum kümmern würde, wenn man also das mehr bewerben würde. Und mehr das. Der Platz war vor vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich, sehr bekannt. Wir hatten eine florierende Gaststätte und wir hatten hier Flugplatzfeste und Treffen und alles Mögliche. Und das ist leider systematisch ruiniert worden. Warum? Irgendjemandem hat es nicht gefallen, wir wissen es nicht warum. Mehr den Linken oder mehr den Rechten? Ja, in dem Fall ist es eine CDU-Regierung in Riesa. Dass ich gefragt habe, mehr die Linken oder mehr die Rechten, das zieht natürlich dahin, dass ich mir vorstellen kann, dass es Umweltschützer gibt, die sich mit ihnen anlegen wollen. Ja, die haben wir leider. Eigentlich müssten sie sich damit auseinandersetzen. Die Flugzeuge sind extrem leise. Diese Ultraleichtflugzeuge, die unterliegen ganz restriktiven Lärmbestimmungen. Die Flugzeuge sind auch relativ langsam. Das heißt, Vögel können problemlos ausweichen. Ja, und wir stellen da nirgendwo eine Gefahr für die Umwelt dar. Und wie ist es mit dem Treibstoff? Das ist dasselbe, was Sie im Auto fahren. Ja, das ist also kein verbleites Flugbenzin oder sowas. Das sind moderne Motoren. Die sind sehr sparsam, die Motoren. Das braucht also in etwa in der Stunde so 10 bis 12 Liter. Werden Sie natürlich sagen, ein PKW ist sparsamer. Naja, Sie fliegen aber auch mit 140 km/h oben direkt. Sie brauchen um keine Kurve fahren, Sie brauchen durch keine Stadt. Luftfahrt besteht nur aus Vertrauen. Sie setzen sich rein und Sie denken, es ist alles in Ordnung und es funktioniert. Sie vertrauen auf das System. Ich vertraue ja auch auf meinen Steuermann. So ist das. Der Flugplatz liegt am Stadtrand von Riesa. Die Schlagfrau ist hier geboren. Damals Dutzende Schlote am Horizont. Großindustrie, die Elbe stank. Inzwischen gibt es noch ein Zehntel der Arbeitsplätze und der Fluss ist fast so klar wie der Himmel. Lebt es sich gut in Riesa? Bis jetzt ja. Menschen unterwegs, 4. Männer in der Fußgängerzone. Das gute Leben? Ja, aber... Mit Ausländern? Wo sind die denn? Ich sehe die nicht. Da müssen sie mal abends kommen, wenn es dunkel wird. Ja? Da kann man ja nicht mehr hier langlaufen in Riesa. Wie viel haben Sie denn hier? Oh, das weiß ich nicht aus der Hand. Die kommen alle hierher und wollen bis in ihrer Rente hier wohnen und abzocken. Und ich denke, welche Gelder die schlucken, was da man hätte alles draus machen können. Ja, damit müssen wir uns da abfinden. Ich nehme an, Sie sind Rentner? Ja. Ja. Was haben Sie früher gemacht? Ganz früher habe ich im Stahlwerk gearbeitet. Wie die meisten hier aus Riesa. Ja. Bis ich dann in Rente ging. Musste. Ich war Maler und Tapezierer in einer erst PGH und dann GmbH. Da war ich gerade mal 58, als ich gehen musste. Das kommt doch kaum einen Tag vor, dass es keine Schwarte gibt. Ja. Echt, ja? Ja? Wer schlägt sich denn dann mit wem? Ich bin nicht dabei, Gott sei Dank. Aber Ihr Kollege hier weiß mehr. Was ist denn hier für ein... Ich bin Lügenpresse, ne? Findest du, dass Rudern eine demokratische Sportart ist? Was ist denn überhaupt eine demokratische Sportart? Was meinst du damit? Also eine, die alle unternehmen können? Oder was meinst du damit? Zum Beispiel. Klar kann das jeder. Aber auch wir beide hier. Du bist zwar der Steuermann, aber ich gebe so, du meinst von der Funktion von... Ja. Nee, das ist es nicht. Aber ich gebe doch den Schlag vor. Ja, aber ich sage dir im Prinzip, ob du losfahren sollst, ob du anhalten sollst, in welche Richtung wir fahren. Macht dir das eigentlich Spaß zu kommandieren? Mitunter ja. Tag 4, unterwegs nach Torgau. Mich kommandieren oder überhaupt? Die Elbe streift rechts einen Zipfel Brandenburg. Kein langes Rumdiskutieren, sondern eine klare Führungsstruktur. Also basisdemokratisches Rudern jedenfalls nicht. Nee. Also wird das auch nicht funktionieren. Weit und breit so gut wie kein Mensch. Oh, ein Storch. Das heißt, wir nähern uns Brandenburg, eindeutig. Menschen unterwegs, 5. Das gute Leben ist, gesund zu sein. Gutes Leben für mich, dass ich gegen meinen Krebs ankämpfe. Ich bin krebskrank. Und Diagnose unheilbar. Ein Sportfreund in Mühlberg, Brandenburg. Eine Radfahrerin an einer Imbissbude am sächsischen Ufer. Ich finde es richtig gut, dass ich Fahrrad fahren kann. Weil ich eben so einen Hirntumor hatte. 2015, zweiten Hirntumor. Was soll ich denn? Soll ich den Kopf in den Sand stecken? Ich gehe normal arbeiten, richtig voll 40 Stunden. Also und kämpfe nebenbei mit meinem Krebs. Und den will ich beherrschen, nicht der mich. Aber dass es mich so hart trifft, finde ich einfach ungerecht. Eigentlich wollte ich mich dann umbringen. Also ich hatte dann die Strahlentherapie danach, nach der OP und die Chemo. Und während der Chemo, ich war völlig am Boden. Man sieht das Leben dann anders, wenn man 5 große Chemotherapien hinter sich hat und alles volle Programm. Also ich habe mein Ding durchgezogen. Und mein Mann, es geht mir jetzt viel besser, wo ich mich getrennt habe von meinem Mann. Das war ein richtig schöner, richtig toller Schritt. Man lebt bewusster. Man merkt, dass das Leben endlich ist und man versucht eben das zu machen, was man früher oberflächlich macht, macht man jetzt intensiver. Torgau, Stadt der Renaissance und der Reformation. Hier ist Sachsen zu Ende. Ich bin an sich dankbar, dass ich gesund geblieben bin, sozusagen noch alle Tassen im Schrank habe und nachdenken kann über Dinge, die mir hier sehr nahe stehen. Und ich eigentlich ein gutes Leben sehe in der Tätigkeit. Dr. Uwe Niedersen, Akademiker in Rente, kundig in allem, was die Stadt betrifft. Kopf gleich zweier Vereine, die Torgau mit der Welt verbinden sollen. Der eine eher kulturell ausgerichtet und der andere hat mit dem Denkmal in Blickweite zu tun. Hier reichten sich Soldaten der Roten Armee und der US Army am 25. April 1945 die Hand. Und nach der Wende taten das die Veteranen. Wird doch einer, nicht nur einer der russischen Veteranen oder Begegnungssoldaten auf mich zukommen und mir einen Vorschlag machen, sondern es war noch der, der tatsächlich dem Amerikaner Will Robertson damals die Hand hier in Torgau reichte, also praktisch die Begegnung damit vollzog. Alexander Silvaschko, unterdessen schon verstorben, wohnte bei Minsk, also in Weißrussland dann. Und der sagte, Dr. Niedersen, wir begegnen uns hier in Freundschaft und bei Musik, bei Kultur und im Gespräch. Und sagen Sie mal, können Sie nicht auch Unternehmer mal begegnen? Und wie es so ist halt in Deutschland, muss man eine Struktur dazu haben. Nicht? Das war dann der zweite Verein, der heißt dann Ost-West-Verein zur Förderung internationaler Wirtschaftskontakte. Gerade hier unsere sächsische Unternehmerschaft ist uns sehr dankbar, dass wir das zweimal im Jahr durchführen. Torgau ist berühmt für die Begegnung an der Elbe, für das Schloss Hartenfels und jetzt gerade für die Reformationsfeierlichkeiten. Von Wirtschaft hört man hier nicht viel. Ja, leider, was gibt es für Unternehmen? Leider viel zu wenig, muss ich sagen. Größere Betriebe sind ein Betrieb, welcher Flachglas herstellt, ein französisches Unternehmen. Dann ist hier Avansis, solare Module, die hier gefertigt werden mit chinesischem Kapital. Dann haben wir hier traditionell, auch schon früher gehabt, Villeroy & Boch. Dann hatten wir hier traditionell Papierverarbeitung. Wir haben ein hervorragendes Handwerk und viele Handwerker haben wir natürlich auch vergrößert. Das kommt daher, weil Torgau ab 1800 etwa die sächsische Elb- und Landesfestung geworden war. Und die Preußen nach dem Wiener Kongress haben hier Torgau übernommen und eine Garnison entstand dann, benötigt immer Handwerker. Das ist eigentlich so ein bisschen auch, wie wir sind. Wir waren vorher Sachsen, wie in Dresden die Sachsen. Und dann mit einmal wurden wir preußisch. Keiner wollte preußisch hier sein. Aber mit der Zeit versöhnen sich die Leute. Wie versöhnt man sich? Man versöhnt sich, wenn man Arbeit hat. Kann man das als eine allgemeine Lebenswahrheit formulieren? Ich würde das für ganz Deutschland eigentlich sehen. Manchmal verstehe ich nicht, wie wir reagieren, wie in den alten Bundesländern das aufgenommen wird. Und was meinen Sie jetzt konkret? Ich meine konkret, wenn es hier diejenigen sozusagen, die die Wende getan haben. Mit der Wende haben sie ja gelernt, den Mund aufzumachen und Dinge zu sagen, die einem nicht gefallen. Das ist, denke ich mir mal, ein Charakteristikum hier in Ostdeutschland geblieben. Und wenn sie jetzt auch noch ein Background haben, der also ökonomisch nicht so stark ist, entsteht in Altbundesländern dieses: Leute, uns geht es gut, wir haben Arbeit und warum sollen wir jetzt zu kritisch werden? Also die Ostdeutschen sind kritischer, weil sie einmal gelernt haben, den Mund aufzumachen, weil das Erfolg hatte in der Wendezeit. Und ja, wenn sie jetzt immer noch den Mund aufmachen, dann ist das aus dieser Tradition entstanden. Wenn sie Erfolg haben, dann sagen sie, wenn das was geklappt hat, kannst du wieder machen. Ja. Wissen Sie, kein Mensch will hier zurück, etwa in die DDR-Zeit. Aber die Vorkommnisse, die hier laufen, sind, dass also ein Bundeswehrbezirk sich als Syrer ausgeben kann und kein Wort der arabischen Sprache also beherrscht. Das sind schon Zustände, die wir hier im Osten eigentlich nur mit Kopf schütteln. Also da können wir besser organisieren. Und die Medien berichten mit unserer Sachen, die sie überhaupt nicht real wiederfinden. Nicht also da? Lügenpresse. Lügenpresse ist ein, wenn man so will, ein völlig überzogenes Wort. So viel an guten Informationen, echten Informationen hatten wir natürlich nie, nie. Weil wir eben gut informiert werden, können wir auch eben auch reinhören in die letzten Winkel. Wie viele Einwohner hat Torgau verloren in der Nachwendezeit? 5.000 bis 6.000 Einwohner etwa verloren. Bedauerlicherweise junge Familien, die eben dann hier keine Arbeit mehr fanden. In dem Augenblick, wo jemand eine Arbeitsstelle hat, ein Auskommen hat, dann ist das für ihn ein gutes Leben. Kilometer 144, das war's. Noch eine Runde ausrudern. Was macht das gute Leben aus? Die Heimat, Familie, Arbeit, Gott, Gesundheit, Arbeit, Verantwortung, Kultur, Genuss, Arbeit. Ach ja, und Sport. Was hatten wir denn gedacht? Klingt das in Sachsen anders als anderswo? Ja, sagte Schlagfrau. Der Steuermann ist sich da nicht so sicher. Kennst du das Gedicht jetzt eigentlich? Nein. Oder zwei. Der eine, Sündig der Sterne. Rudern zwei, ein Boot. Der eine, Kundig der Sterne. Der andere, Kundig der Stürme. Haben wir gestern gesessen. Wird der eine führen durch die Sterne, wird der andere führen durch die Stürme. Und am Ende, ganz am Ende, wird das Meer in der Erinnerung blau sein. Das Schöne am Leben ist für mich mein Hund, den ich aber leider durch Streitigkeiten verloren habe. Ein Punk aus Torgau. Weil er war einmalig und ich will mir auch keinen neuen anschaffen, weil die Erinnerung bleibt und das ist gut. Vom guten Leben. Eine sächsische Rudererfahrung. Sie hörten ein Feature von Ulrike Bajor, der Schlagfrau, unter tätiger Mitwirkung von Fritz Binzius, dem Steuermann. Ton und Technik: Henrik Manok, Roman Weingart und Daniel Dietmann. Regie: Fabian von Freier. Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.